Sie hatten in diesen anderthalb Stunden einander ins Wort fallend immer wieder Nastassja ausgefragt, die auch jetzt noch vor ihnen stand und ihnen schon alles mehrmals erzählt hatte, und waren vor Schreck fast wie betäubt, als sie hörten, dass er heute weggelaufen ist, krank wie er war und sicher nicht bei vollem Bewusstsein, wie man der Erzählung entnehmen konnte. »Mein Gott, was wird mit ihm geschehen sein?« Sie weinten beide, und beide hatten in diesen anderthalb Stunden die Folterqualen des Wartens ausgestanden. Ein freudiger, entzückter Ausruf begrüßte Raskolnikows Erscheinen. Beide stürzten auf ihn zu. Er aber stand wie leblos da. Eine unerträgliche Empfindung hatte ihn wie ein Blitz getroffen. Seine Hände erhoben sich nicht, um sie zu umarmen. Er konnte sie nicht erheben. Mutter und Schwester erdrückten ihn schier mit ihren Umarmungen, küssten ihn, lachten und weinten. Er tat einen Schritt, schwankte und stürzte ohnmächtig zu Boden. Schreck, Aufregung, angstvolle Ausrufe, Gestöhn. Rasumichin, der auf der Schwelle stand, sprang mit einem Satz ins Zimmer, hob den Kranken mit seinen kräftigen Armen auf und bettete ihn auf den Divan. »Hat nichts zu sagen, gar nichts«, rief er Mutter und Schwester zu. »Das ist nur eine Ohnmacht, nichts weiter. Soeben hat noch der Arzt gesagt, dass es ihm bedeutend besser gehe, dass er vollkommen gesund ist. Wasser her! Sehen Sie, er kommt schon zu sich. Er ist schon bei Bewusstsein.« Er ergriff die Hand Dunetschkas und zog sie näher, aber so stark, dass er ihr beinahe das Handgelenk verrenkte, nur damit sie sich schneller überzeuge, dass er schon bei Bewusstsein sei. Mutter und Schwester blickten Rasumichin mit Rührung und Dankbarkeit wie die leibhaftige Vorsehung an. Sie hatten schon von Nastassja gehört, was dieser gewandte junge Mann, wie ihn noch am selben Abend Pulcheria Alexandrowna in einem intimen Gespräch mit Dunetschka nannte, für ihren Rodja während seiner ganzen Krankheit gewesen war.